Genau so verfuhren nach Cadbury die neutestamentlichen Schriftsteller, Evangelisten und sonstigen Oberarbeiter. Damit wissen wir nun endlich, woher es kommt, dass urchristliche Verfasser ruhigen Gewissens so frei mit ihren anerkannten Evangelienvorlagen umgehen konnten. Weil sie Vorlagen zwar lasen, aber dann wegschlossen und aus dem Gedächtnis zitierten. Das gab allerdings größte Freiheit der Benutzung und ein gutes Gewissen gab es auch, denn jeder Autor bemüht sich natürlich, nur Richtiges aus dem Gedächtnis zu reproduzieren. Die Naivität dieses Erklärungsversuches ist grenzenlos. Man stelle sich einen Mann vor, der, obwohl er ein Buch neben sich auf dem Tisch liegen oder im Regal stehen hat, es prinzipiell nicht aufschlägt, sondern seinen Inhalt aus dem Gedächtnis zitiert. Außerdem verträgt sich mit der soeben gepriesenen, denkbar größten Freiheit eines sehr schlecht, um bei den ersten drei Evangelisten zu bleiben, die vorhandenen großen, bis in den Wortlaut gehenden vielen Übereinstimmungen zwischen den Synoptikern. Schniewind hat denn auch diese Gedächtnishypothese mit den Worten abgefertigt: Soll man an irgendeine künstliche Mischung wörtlichen Abschreibens und souveräner Quellenbenutzung denken? Die Frage verneint sich selbst. Der eben genannte Theologe Schniewind bietet nun seinerseits eine Erklärung des urchristlichen Benutzerrätsels, indem er auf Ergebnisse der uns aus Teil 2 her wohlbekannten Formgeschichte zurückgreift. Die Höhepunkte der Erzählung hatten schon in der mündlichen Überlieferung feste Formen, festen Wortlaut, so heißt es. Aber schon dieser Eingangssatz stimmt nicht. Denn gerade bezüglich allerwichtigster Begebenheiten aus dem Leben Jesu mangelte es in der mündlichen Tradition beständig des festen Wortlautes. Man denke an die Einsetzung des Abendmahles, an die Seligpreisungen, an die Speisungen der 5000 oder 4000. In der christlichen Tradierung, sagt Schniewind weiter, war dann eine Festigkeit des Wortlautes vollends vorhanden. Aber auch diese schriftliche Tradierung haben wir uns ganz wesentlich als mündlich zu denken. Q und G als schriftliche Dokumente werden zunächst im Gottesdienst verlesen, im Katechumenenunterricht eingeprägt. Der Autor der jeweiligen neuen Schrift kennt diese Quellenschriften zunächst aus vielfachem Hören, dann wohl aus eigenem Lesen, das man sich gern als gottesdienstliches Vorlesen denken mag, und auch dies ist zunächst so zu denken, dass bei den verschiedenen Gemeinden G und Q in verschiedenen Formen im gottesdienstlichen Gebrauch waren. Durchsichtige Klarheit ist wohl das Letzte, was man diesen Sätzen nachrühmen kann. Zuerst, was ist eine schriftliche Überlieferung, die wir uns wesentlich als mündlich denken müssen? Fraglos ist das eine sehr sonderbare Angelegenheit, nur klar ist sie nicht. Was dann das eigentliche Benutzungsverfahren angeht, so scheint Schniewind darüber sagen zu wollen: Um die bis in den Wortlaut gehende Übereinstimmung des Benutzers, etwa des Matthäus, mit der Quelle G begreiflich zu finden, nehme man an, der Benutzer habe seine Vorlage nicht etwa nur einige Male durchgelesen und dann weggelegt, wie Cadbury es sich dachte, sondern er habe die Vorlage so oft im Gottesdienst entweder vorlesen hören oder noch besser selbst so oft vorgelesen, dass er den Inhalt auswendig kannte. Als er sich dann daran begab, sein Evangelium zu schreiben, war er in der Lage, seine Quelle frei und so genau aus dem Gedächtnis zu zitieren, dass wörtliche Übereinstimmung eintrat, bis auf gewisse Fälle und Einzelheiten, bei denen ihn das Gedächtnis im Stiche gelassen hat. Auf das Versagen des Gedächtnisses sind jene Partien zurückzuführen, bei denen Unstimmigkeiten mit dem Text der Vorlage auftreten. Gebundenheit und Freiheit im Benutzungsverfahren des Evangeliums finden auf diese Weise eine ganz natürliche Erklärung und das fatale Moment der Willkür ist glücklich eliminiert, sagt Schniewind. Leider können wir ihm ganz und gar nicht beipflichten. Seine Erklärung ist um keinen Deut besser als die Cadburys. Die Annahme, Ein Benutzer habe sich lediglich auf sein Gedächtnis verlassen und es prinzipiell verabscheut, während seiner Arbeit einen Blick in seine schriftliche Vorlage zu werfen, die möglicherweise neben ihm lag, bleibt absurd. Nicht einmal hinterher haben diese komischen Autoren das aus dem Gedächtnis hingeschriebene mit dem Wortlaut der Quelle selbst verglichen und notfalls verbessert, wenn wir Schniewens Hypothese ernst nehmen wollen, was uns natürlich nicht einfällt. Und solche wunderlichen Käuze sollen zudem alle Evangelisten gewesen sein. Eine besondere Betrachtung verdient Schniewens letzter Satz. Dies ist zunächst so zu denken, dass bei den verschiedenen Gemeinden G und Q in verschiedenen Formen im gottesdienstlichen Gebrauch waren. Die Hypothese der flüssigen Grundschrift G taucht abermals auf. Die Art, wie unser Theologe über die Sache hinwegschreitet, macht deutlich, dass ihm das Wichtigste daran verborgen geblieben ist. Es steht hierin mit allen anderen Forschern allerdings auch nicht besser. Man sieht und studiert nur das Benutzungsverfahren der kanonischen Evangelisten und vergisst darüber, dass es noch eine andere Reihe von Bearbeitern gibt, die beachtet sein wollen. Gemeint sind zum Beispiel G1, G2 und G3, jene anonymen Phantome also, denen wir angeblich die verschiedenen Formen der synoptischen Grundschrift verdanken. Es geht nicht an, diese Bearbeiter von G einfach zu übersehen. Diese nebelhaften Vorgänger der Synoptiker müssten ja schon all das verbrochen haben, wovon man ihre Nachfolger so gern entlasten möchte. Schon diese ersten Überarbeiter der Grundschrift müssten bereits ihre sanktionierte Vorlage, die Urform von G, als das Urevangelium mehr oder weniger stark willkürlich umgestaltet haben. Man darf bei diesen ersten Bearbeitern ein Bearbeitungs- bzw. Benutzungsverfahren nicht einfach übersehen und stillschweigend entschuldigen, dass man bei den kanonischen Evangelisten tadelt. Schniewend lässt sich ein solches Übersehen zu Schulden kommen, indem er ganz sorglos mit den verschiedenen Formen von G und Q rechnet, ohne in der angeblichen Entwicklung der Grundschrift ein neues Problem oder vielmehr das alte Problem in neuer Auflage und Form zu erkennen. Die Versuche von Cadbury und Schniewind, den als unerträglich empfundenen psychologischen Widerstreit bei urchristlichen Autoren, Ehrfurcht Willkür, wegzuerklären, müssen wir als misslungen ansehen. Weil also diese Dissonanz auf keine Weise erklärt werden kann, und weil eine derartig widerspruchsvolle Geistesverfassung bei den ersten Christen auch in ihrer Eigenschaft als Evangelienverfasser aus hinlänglich erörterten Gründen unmöglich gewesen wäre, so sind die bisher besprochenen Quellenhypothesen im Voraus allesamt zum Scheitern verdammt. Alle Unterhypothesen der Zweiquellentheorie, die wir bisher kennenlernten, kranken daran, mit dem psychologischen Zwiespalt als Faktum arbeiten zu müssen. Etwas Unmögliches kann aber niemals Faktor einer Hypothese sein. Nunmehr sind wir in der Lage, über die Festigkeit der ersten Hauptsäule der Zweiquellentheorie das Urteil sprechen zu können. Gegeben und aufgerichtet ist diese Säule in Gestalt der Behauptung, als eine der beiden synoptischen Quellen sei anzusprechen, entweder das Markus-Evangelium in seiner Endgestalt oder ein starrer Ur-Markus oder eine flüssige Grundschrift. Alle drei Vorschläge sind von uns geprüft worden. Da wir als das problematisch Wesentliche die urchristliche Verfasserpsychologie erkannt haben, erstreckte sich die Prüfung in jedem vorkommenden Falle auf die Eigenart des Benutzungsverfahrens. Die offenbare Unmöglichkeit des ermittelten Verfahrens bestimmt nun unser Schlussurteil dahin, der eine Grundpfeiler der Zweiquellentheorie muss, weil innerlich durch und durch morsch, als für die Lösung des synoptischen Problems unbrauchbar verworfen werden.